Atrio kämpfte mit sich und blickte traurig auf den gefangenen Glücksdrachen. Doch schließlich sagte er, »Tu, was du vorgeschlagen hast.« Blitzschnell fiel die stahlblaue Wolke über ihn her. Er fühlte einen rasenden Schmerz in der linken Schulter und dachte nur noch zum südlichen Orakel. Dann wurde ihm schwarz vor den Augen. Als kurze Zeit später der Wolf die Stelle erreicht hatte, sah er das riesige Spinnennetz, aber sonst niemanden mehr. Die Spur, die er bis hierher verfolgt hat, riss plötzlich ab, und er konnte sie trotz aller Anstrengung nicht wiederfinden. Bastian hielt inne. Er fühlte sich elend, als ob er selbst Ykramuls Gift in seinem Körper hätte. Gott sei Dank, dass ich nicht in Phantasien bin. Solche Monster gibt es zum Glück in Wirklichkeit nicht. Das alles ist eben nur eine Geschichte. Aber war es wirklich nur eine Geschichte? Wie war es dann möglich, dass Ykramul und wohl auch Atreo Bastians Schreckensschrei gehört hatten? Dieses Buch fing langsam an, ihm unheimlich zu werden.